wenn wir auf den Gipfel steigen. Was haben wir da alles dabei? Rum, rum, wenn wir auf den Gipfel steigen. Was haben wir da alles dabei? Rum, rum, was haben wir da alles dabei? Einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrum, schrum, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrum, schrum, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrum, schrum, einen Rum und in den Knochenmund. Einen Rum und in den Knochenmund. Wenn wir auf den Gipfel steigen, was haben wir da alles dabei? Schrumm, schrumm, wenn wir auf den Gipfel steigen. Was haben wir da alles dabei? Einen Pickel und ein Seil, einen Hammer und ein Beil, rote Strümpf und feste Schuhe und das sakrisch ruhige Ruhe. Einen Pickel und ein Seil, einen Hammer und ein Beil, rote Strümpf und feste Schuhe und das sakrisch ruhige Ruhe. Eine echte Lederbuchs, einen Rucksack voller Jucks, in die Füßen sichern Stand und das Schachtel mit Verband. Eine echte Lederbuchs, einen Rucksack voller Jucks, in die Füße an sich an Stand und der Schachtel mit Verband. What? Ja, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, schrumm, schrumm, in den Knochenmund. Einen Rum, in den Knochenmund. Wenn wir auf den Gipfel steigen, was haben wir da alles dabei? Schrumm, schrumm, wenn wir auf den Gipfel steigen, was haben wir da alles dabei? Harte Eier und eine Wurst und ein Enzian für den Durst, ein Keilbrot, ein Büchsel Salz, in die Finger recht viel Schmalz. Harte Eier und eine Wurst und ein Enzian für den Durst, ein Keilbrot, ein Büchsel Salz, in die Finger. Hirl, wenn's hinten brennt und ein Stift fürs Testament, wie ein Adler einen Blick und eine Handvoll Kraxler Glück. Ein Papier, wenn's hinten brennt und ein Stift fürs Testament, wie ein Adler einen Blick und eine Handvoll Kraxler Glück. Und? Ja, was haben wir jetzt da noch alles dabei, hä? Jetzt pass auf! Einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum und in den Knochenmund. Einen Rum und in den Knochenmund. Wenn wir auf den Gipfel steigen, was haben wir da alles dabei? Schrumm, schrumm, wenn wir auf den Gipfel steigen, was haben wir da alles dabei? Ja, was brauchen wir jetzt da? Eine Flasche Hopfensaft und im Kreuz eine Bärenkraft. Plus zwei Eisen kommst auf Eis und ein Tücherl für den Schweiß. Eine Flasche Hopfensaft und im Kreuz eine Bärenkraft. Plus zwei Eisen kommst auf Eis und ein Tücherl für den Schweiß. 17 Haken aus Metall und ein Kissen für den Fall, das uns einmal runterhaut, denn dann fallen wir nicht so laut. 17 Haken aus Metall und ein Kissen für den Fall, das uns einmal runterhaut, denn dann fallen wir nicht so laut. Einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum, einen Rum, einen Rum, schrumm, schrumm, einen Rum und in den Knochenmund. Einen Rum und in den Knochenmund.